Yeah, Kollege der Boss, 2012, Exclusive, Hooked Beats, yeah. Chrom an den Maybach-Felgen, Rolex Designer-Pelz, du Jungfrau chill weiter in deiner komischen Cyberwelt. Der chronische Weiberheld haut Frauen auf den Arsch wie Alkoholiker Bayern im Oktoberfest Feierzelt. Und Homie, ich teil mein Geld, ich hol die Schere raus, schneid Scheine zu Schnitzel und tapezier damit mein Ferienhaus in Regenbogenfarben, Mosaik-Muster, Bitch, ich wurde durch Szene, Drogen, Gras und Kokainpulver rich. Wer will Beef mit dem King? Es ist der Gigolo im Kimono, der deine Biatch rigoros zum Deepthroaten zwingt. Nach nem Heap auf dein Kinn hast du noch Hoffnung zu entkommen, aber nur ein Quäntchen wie Tarantino als Kind. Ey yo, ich mach's kurz wie Lesbenhaare, ich sitz in der Chefetage, teste gerade beste Ware, zieh mir noch ne letzte Nase, mache dann im SLK paar Drive-By-Shootings auf Taichi, weil er schwul ist wie die Twilight-Movies. Ich steck Ware aus den Niederlanden, trage viele Diamanten, JBG2, heiß erwartet wie der Klimawandel, Ich schlage dich, du miese Schlampe, wenn ich nicht gerade mit Farid Bang Frisbee im Park spiel mit 10 Kilo Hantel. Scheiben an einem wunderschönen Tag, während euch Hungersnöte plagen, köpfe ich Shampoos mit meinen muskulösen Armen. Ihr seid Laus, die kaum zwei Klimmzüge schaffen. Zehner Oberarme, Hauptsache die Schwimmflügel kotzen. Chrom an den Maybach-Felgen, Rolex Designer-Pelz, du Jungfrau chill weiter in deiner komischen Cyberwelt. Der chronische Weiberheld haut Frauen auf den Arsch wie Alkoholiker Bayern im Oktoberfest Feierzelt. Und Homie, ich teil mein Geld, ich hol die Schere raus, schneid Scheine zu Schnitzel und tapezier damit mein Ferienhaus in Regenbogenfarben, Mosaik-Muster, Bitch, ich wurde durch Szene, Drogen, Gras und Kokainpulver rich. Sieht mich ne 5 Meter Line Koks aus Mexiko legen und hat er 4 Meter gezogen, überlässt der Mexiko legen. Ey, das ist Gangbanger, Zuhälter Style. Mein Aston steht vor der Villa wie bei dem englischen Fußballverein, yeah. Ich wurde durchs Internet zum Star, doch war schon Pimp und klärte Moms, als ich noch minderjährig war. Guck, ich bring zerberster Parts und dieser Kindergärtner Lars wird jetzt plattgetreten, wie von einer Rinderherde Gras. Du schreibst in entleerte Bars, ich bin König der Punchlines. Der Teppich in der Villa ist aus Löwe und Samt weich. Ich schwöre, mein Schwanz gleicht volumentechnisch einem unangebrochenen Spieß voll Döner aus Lammfleisch. Ey, du bist gay wie diese Söhne aus Mannheim. Mein Benz kostet mehr Kröten als ganz Frankreich, du Mannsweib. JBG2 kommt um die schwache deutsche Szene auf Vordermann zu bringen, so wie Staffelläuferstäbe, yeah. Chrom an den Maybach-Felgen, Rolex Designer-Pelz, du Jungfrau chill weiter in deiner komischen Cyberwelt. Der chronische Weiberheld haut Frauen auf den Arsch wie Alkoholiker Bayern im Oktoberfest Feierzelt. Und Homie, ich teil mein Geld, ich hol die Schere raus, schneid Scheine zu Schnitzel und tapezier damit mein Ferienhaus in Regenbogenfarben, Mosaik-Muster, Bitch, ich wurde durch Szene, Drogen, Gras und Kokainpulver rich.